sagen, dass ich King bin, alle auf hoch. Ich würde schon sagen, dass ich King bin. Gib dir die Vögel, die gerade in sind. Alles, was ich mache, ist Chef. Plus ich bin mein eigener Chef. Rechtlich kann mich nicht deiner Linke. Rechtlich, Linke. Deine Moves sind niveaulos. Du wechselst Label für Label, doch es geht niveaulos. Ich fick die Szene Rico groß wie grob los. Kann man nur sein und die Bastarde schreien, yo, yo. Und du dachtest, ich gebe auf. Tu ich gebe auf dein gelabernden Riesen. Ich weiß, du meintest, all diese Arbeit zahlt sich nicht aus. Kollege, ich muss dich leider enttäuschen, ich komme mit 20 Jahre sind vergangen, ich bin immer noch hungrig wie Mike Tyson am allerersten Tag in dem Ring. Bruder, der eine lädt es nie, der andere hat es im Blut. Ich mach mir keine Sorgen, alles wird gut. Ganz egal, was ich tu, sie können sich alle nichts erzählen. Die Hater gehen es nicht zu, doch sie können mich nicht ablehnen. Mir geht es einfach nur gut. Krieg, was der Rest sagt. Ich krieg davon nicht genug. Mir ging es nie besser. Yeah. Hey. Ich bin ein Superheld. Guck, wer um die Ecke tanzt, Trip zum Mo. Du weißt selbst, dass du nicht wirklich rappen kannst. Ist doch so, was für Hit. Du berechnest jede Silbe, das ist Trip. Wenn ich rappe, seht ihr Filme, Hitchcock-Flow. Und ich weiß, du willst krass rappen, na dann nix wie los. Doch warum Schule abbrechen, wenn es sich nicht lohnt? Merk, du hast keine guten Pläne vorzuweisen. Auf der Straße würde jeder dich bescheißen. Dixie-Klo, wenn du das Mikrofon berührst, geschieht dein Unglück. Produzenten stürmen aus der Tür und fliehen vom Grundstück. Ganz normale Kinder laufen auf den Amok im Revier, denn nach nur einem Part von dir sind sie verwirrt und schießen um sich. Ich bin kein normaler Rapper mehr, ich merk das. Texte fliegen weg und widersetzen sich der Schwerkraft. Der eine lernt es nie, der andere hat es im Blut. Ich mach mir keine Sorgen, alles wird gut. Neider machen noch cool, doch haben heimlich einen Abstieg. Die Bitches geben's nicht zu, doch ich könnte sie flachlegen. Kurz nachdem ich es tu, fängt schon wieder der Stress an. Sie kriegt davon nicht genug, denn keiner gab es ihr besser. Hey. Ganz egal, was ich tu, sie können sich alle nichts erzählen. Die Hater geben's nicht zu, doch sie können mich nicht ablehnen. Mir geht es einfach nur gut. Krieg, was der Rest sagt. Ich krieg davon nicht genug. Mir ging es nie besser. Hey.